Herzlich willkommen beim Greifenklaue Podcast, der einzige Podcast, auf den auch Gorion stolz wäre. Der Wanderer. Heute der Greifenklaue-Podcast mit Christophorus und Greifenklaue und neuem Aufnahmegerät. Ja, wir sind gespannt, wie es ankommt. Ja. Hatten wir das nicht das letzte Mal schon? Nein. Da hatten wir noch das gute Zoom H2. Jetzt habe ich aufgerüstet auf das H4N Pro. Wir schauen mal. Jawohl. Heute unsere erste Wichtel-Episode, unsere erste von zweien. Es geht um Actual Plays und wie sie das Hobby verändern. Ich lese mal genau vor. Das ist ein Wunsch vom 3W6 Podcast aus Österreich. Ja, kennen sicherlich auch viele von euch. Machen immer relativ kurze, kompakte Episoden, oft über Erzählspiele. Und sehr gute, wie ich finde. Das kann man durchaus sagen. Rollenspiel als Unterhaltung, Actual Plays und wie sie das Hobby verändern. Fangen wir mal damit an, dass ich vor kurzem ein paar Actual Plays vorgestellt habe im August, nämlich zum RPG A Day Monat. Da gab es unter anderem 10 oder was sollte man da machen? Etwas Vertrautes, genau. Ich habe 10 vertraute Actual Play Podcast Runden, weil ich dachte, das mit vertraut passt sehr gut, weil wenn man da immer zuhört, also gerade bei so einer langlebigen Runde, dann fühlt man sich mit der Runde tatsächlich vertraut. Ja. Und das ist ganz lustig, ich hinterlasse ja auch meistens immer Kommentare, weil Kommentare sind der Applaus der Blogosphäre. Das stimmt. Kann man sich gleich mal hinter die Ohren schreiben. Deswegen hatte ich auch mit dem einen Spielleiter von Verlieswelten ein bisschen geschrieben und der hat mich mal zu einer Runde eingeladen. Ja, bin ich mal sehr gespannt. Also man fühlt sich auf jeden Fall tatsächlich irgendwann vertraut mit diesen Runden. Mhm. Ja, und ich wollte mal zumindest einige davon vorstellen. Zum einen, oder wo sie die gut sein können, sage ich es mal so. Also, was mir zum Beispiel gut gefallen hat, war von Ausgespielt, das Numenera Let's Play in 4 Teilen. Das ist relativ übersichtlich. Und die Charaktererschaffung ist dabei, ein Fazit des Systems ist dabei. Und selber hat man quasi ersten Überblick, wie funktioniert Numenera, auch wie funktioniert das Setting. Sie haben einige typische Begegnungen oder typische Begegnungen eingebaut, also zum Beispiel mit so einem Himmelsfahrstuhl, der Bogenranke, und eben aus Sicht der Charaktere weiß man natürlich nicht, was das ist, und das umschrieben wird, weiß man das auch als Spieler nicht sofort, bis man dann irgendwann am Ende der Beschreibung sozusagen merkt, aha, okay, das könnte das und das sein. Ja, und die Gruppe verfolgt da im Prinzip eine Plattform, die sich durch die Gegend bewegt und an deren Spitze immer wieder Leute ekstatisch tanzen und dann quasi bewusstlos oder sogar tot umfallen. Und dazu habe ich noch eine Szene rausgesucht, wie sie diese Plattform zum ersten Mal entdecken. Und da hören wir jetzt mal rein. Jawohl. Ja, es dauert dann vielleicht noch so 1 bis 1,5 Stunden. Dann seht ihr tatsächlich von Weitem eine große Karawane. Diese Karawane besteht aus einer riesigen, wollen wir nicht übertreiben, aber aus einer sehr großen Plattform, die über dem Graslandschaft schwebt. Auf dieser Plattform sind diverse Aufbauten drauf. Kran hängt an der Seite dran. Da sind Zelte drauf aufgebaut. Da hängen Wimpel und Fahnen in der Luft. Ihr hört auch so lau, so ein bisschen vom Wind herangetragen, so Musik und Instrumente. Und vor dieser Plattform laufen Menschen. Mhm. Ja. Und das kommt euch so entgegen. Und wenn ihr, wenn es noch ein bisschen näher kommt, seht ihr tatsächlich, dass dem allen voraus rollt etwas auf der Erde herum, nämlich eine große schwarze Kugel. So dicker Durchmesser, so 2 Meter. Und die kommt so, die herangerollt. Auch den, es ist ein bisschen abschüssig für euch. Also die kommt so ein bisschen den Hügel heraufgerollt auch. Na, da hast du es endlich. Und würde unser Dörfchen... Weiß man noch nicht. Okay. Also es ist tatsächlich so, ihr wart ja schon einige Zeit jetzt wieder unterwegs. Also welche Richtung jetzt so genau einschlagen wird, könnt ihr euch jetzt noch nicht sicher sein. Das ist auch sehr viel langsamer unterwegs, als ihr marschiert seid. Also ich habe ja gesagt, ihr wart 2,5 Stunden unterwegs. Also mit dem Tempo, was das da so voranbringt, könntet ihr euch vorstellen, das dauert vielleicht noch einen halben Tag oder noch länger, bis das, wenn es überhaupt den direkten Weg nimmt. Und diese Plattform, wirklich, das schwebt so und diese Kugel, die rollt so ganz gemächlich so vor sich hin. Ja, du sagtest, und hinter der, ja, Entschuldigung, hinter der Kugel sind tatsächlich jetzt so Gestalten zu sehen, die da im, ja, in seltsamen Verrenkungen hinterher. Ja, das wollte ich gerade sagen. Die laufen, also es ist ein Tanzlaufen. Oder? Ja, das, also du als professionelle Tänzerin würdest das jetzt nicht als Tanz bezeichnen. Okay. Das ist ein Menschen, die sich, ja, epileptische Anfälle haben. Okay. Und diese Plattform, die hinterher schwebt, wie war da der Durchmesser? So richtig wie eine fliegende Stadt oder mehr so wie ein fliegender Zirkus? So ein kleiner Flugzeugträger, so von der Größe. Und sehen wir da oben Leute drauf, Bewegungen? Ja, ja, da ist überall ist da Bewegung und Gewusel. Wie gesagt, da sind Zelte aufgebaut, da sind Fahnen, da scheinen Musiker zu sein, die Musik spielen. Man kommt aber nicht einfach drauf, oder? Also nur über so die Kräne wahrscheinlich, oder gibt es da irgendwie einen offensichtlichen Weg drauf? Nee, so richtig offensichtlich nicht. Okay. Wie hoch ist sie dann? Das schwebt so 2 Meter über dem Boden. Aber die durch die Aufbauten und so, die Fläche dann, wo es dann oben ist, sind bestimmt auch nochmal 3-4 Meter. Gibt es irgendwelche Zusammenstöße zwischen Plattform und Umgebung? Sowas wie, ja, da ist ein Baum und wir rammen das Ding jetzt runter? Hier in der Nähe ist jetzt natürlich nur fast nur Gras und so. Aber man sieht schon, dass das Gras darunter platt gedrückt wird. Also da wirkt irgendeine Kraft drauf, das drückt platt. Also von daher, wenn da jetzt irgendwie das... in Richtung von einem Baum oder so, da müssen wir mal gucken, was stärker ist. Die Plattform oder der Baum, aber wahrscheinlich eins von beiden würde in Mitleidenschaft gezogen. Wahrscheinlich eher der Baum. Und es sieht so aus, als würde die Plattform quasi autonom der Kugel hinterher schweben und es gibt nicht irgendjemand, der da oben sitzt und das steuert. Das kannst du jetzt von hier nicht sagen. Ja. Also da sind, wie gesagt, diverse Aufbauten und dergleichen, ob da irgendwo ein Führerhaus mit einem Steuerrad ist oder dergleichen, das kannst du jetzt von hier nicht beurteilen. Tja, denke ich mir das mal angucken. Wie macht ihr das? Das haben wir uns auch schon getan gerade. Ich fürchte mich vor der Kugel. Ich probiere, mich von der fernzuhalten. Ron, ja. Wenn es näher kommt und du die Tänzer siehst, diese Verrenkung und so, wie die machen, das erinnert dich an was. Das erinnert dich an deine Vision von Chizik. Chizik? Mhm. Nicht dahin. Auf keinen Fall. Geh nicht in die Nähe der Kugel. Okay. Ich wende mich von der Kugel ab und gehe weg von ihr ein bisschen. Was tust du? Ich folge dir. Das ist gefährlich. Ja, aber umso mehr Grund, das vielleicht aufzuhalten. Ja. Ist das gefährlich für Chizik? Okay. Du kannst machen, was du willst. Geh hin, halt es auf. Dann gehe ich mir erstmal angucken. Oh Gott, sie geht eigentlich an. Nein, warte, es ist gefährlich. Ich soll doch auf dich aufpassen. Wie soll ich auf dich aufpassen, wenn du da hingehst? Du kannst nicht da hingehen. Es scheint ja nur für dich gefährlich zu sein. Also du wartest hier... Die anderen Wesen tanzen auch völlig unkontrolliert. Das sieht nicht gesund aus. Geh da nicht hin. Das sieht wirklich nicht gesund aus, was die machen. auch also ganz ernsthaft, dass diese Leute, die da dahinter laufen, mit diesen, deren Kleidung ist zerrissen und zerfetzt. Die sind mit Dreck und Exkrementen eingeschmiert. Viele wirken, als hätten sie seit Tagen nichts gegessen und getrunken, sind total ausgemergelt, tief versunkene Augen, die Haare wild abstehen. Also das ist, die haben sich wirklich nicht unter Kontrolle. Wir könnten auf die Plattform, wir könnten die Leute fragen, die kennen sich bestimmt aus mit dem. Ja, halte ich jetzt auch für die bessere Idee. Da machen wir ein bisschen Bogen um die Kugel und. Okay. Ich gehe rauf und guck, ob ich euch einen Kran runterlassen kann. Wie gehst du rauf? Ich werde raufspringen. So hochspringen? Ja, ich denke schon. Also Timeout, also ich habe das ja als Skill, also ich habe Jump. Ja. Und du hast diese 2 Meter drüber, dann so aufbaut und so 4 Meter, also ich will da ranspringen und mich hochziehen. Ja, okay. Na, also so, ich bin ja so ein animalisches. Kann ich das mit Akrobatik auch probieren? Also probieren könnt ihr das alle. Also ob ihr da jetzt was habt oder nicht, probieren könnt ihr das alle. Ihr könnt auch nochmal gucken, ob ihr irgendeinen eurer Cypher dabei einsetzen wollt. Zum Beispiel einen Schwefelgürtel. Ja, der ist ein Artefakt, den kann man ja sogar mehr machen. Ja, also ich kann höchstens eine Detonation machen, könnte mich auch hochbefördern. Also das ist Teile von mir. Also ihr macht jetzt erstmal einen Bogen um die Kugel. Ja. Okay. Also während ihr so an der Kugel so vorbei, wie gesagt, die Musik wird jetzt ein bisschen lauter, die kommt tatsächlich von oben. Also das Ganze hat jetzt schon wirklich so einen Charakter von so einem Vergnügungsdampfer, der dieser Kugel da hinterher über die Dings, da wieder fröhliche Musik, ihr hört jetzt auch Stimmen, ihr hört lautes Geschrei und so. Die Tänzer unten, die sind ruhig. Die geben keinen Ton von sich, die zucken da nur so vor sich hin. Und aber das sind so die Momente, wo ich unseren Hörern was gönnen würde, zu sehen, wie Jens hier rumzuckt. Jens hat das gerade brillant vorgemacht. Ich habe mir auch wehgetan. Man ist nicht mehr der Jüngste. Method Acting ist nichts mehr für mich. Das hat überhaupt nichts mit Method Acting zu tun. Ja, egal, jetzt weiter geht's. Als er so dran vorbeilauft, meint ihr was zu hören, was von der Kugel selbst kommt? Und zwar geht das so in die Richtung. Such nur. Ich halte die Ohren zu. Suchen Sie nach dem. Okay, du hältst ja die Ohren zu, hältst du nichts. Halt dir die Ohren zu. Ja. Ich bräuchte ein bisschen Assistenz. Der Weg verloren. Ich glaube, ich habe auch mehrere Fehlfunktionen. Aber wenn Sie mir vielleicht weiter behilflich sein könnten, ich meine, Ihre Richtungsangaben sagen mir so gar nichts. Was soll das bedeuten? Ich brauche doch nur Wirkung mit Assistenz, wie es hier weitergeht. Wo ist denn die Abzweigung? Wer kann mir denn hier weiterhelfen? Hallo, Sie da drüben, können Sie mir vielleicht weiterhelfen? Ja, soweit dazu. Das war also eher ein System-Kennenlernen-Podcast. Dann habe ich mir von Jägersnet den Call of Cthulhu Podcast höre ich auch relativ regelmäßig. Zumindest bis in Staffel 7. Mittlerweile ist er schon wieder sehr viel weiter. Gut, lag daran zeitlang kein Auto, denn ich habe es hauptsächlich im Auto gehört. Jetzt höre ich es, habe ich zwar wieder Auto, aber ohne MP3-Radio. Muss ich auch mal wieder ändern. Und dann höre ich meistens zu Hause was. Und naja, jedenfalls die ersten 7 Staffeln habe ich fleißig gehört. Das Konzept ist quasi, dass sie von Staffel zu Staffel die Runde wechseln. Meistens oder entweder haben sie das Abenteuer abgeschlossen, das passiert sogar ab und zu mal, oder sie sterben. Finde ich sehr gut. Ja, genau. Staffel 1, 2 war eine klassische Investigatorenrunde. Bei Staffel 3 geht es dann los mit Gangster in Chicago. Staffel 4, mal kurz überlegen. Ach ja, das war, da war Frosty, der ja hier irgendwo aus Braunschweig kommt, als Spielleitergast im Mittelalter während der Kreuzzüge. Staffel 5 ist super kurz, geht es um Goldrausch in Alaska. Staffel 6 und 7, das sind dann Kommilitonen, die einen Fall im Harz untersuchen, Staffel 6. Und nachdem sie das erfolgreich abgeschlossen haben, in Staffel 7 nach Österreich etwas ermitteln müssen. Ja, also das ist ja so ein Podcast, den höre ich. Also zum einen lernt man natürlich auch das neue Cthulhu-System ein bisschen kennen. Man hat ja unter anderem Rerolls und Erfolgsgrade. Also es ist ein bisschen mehr aufgebaut als die vorigen sechs Editionen, die ja fast alle sehr, sehr, sehr ähnlich waren. Hat man sich erstmals wirklich an die Regelmechanik ein bisschen rangetraut. Ja, ja, spiele ich aktuell auch. Ah ja, richtig. Könntest sogar was sagen, ja. Und genau, das ist ja sowas, was ich nicht unbedingt höre, um es zu leiten, sondern also man kann sich das gut anhören, man hört aber auch, oder ich höre einen Podcast gerne, um daraus zu lernen. Mhm. Also ich, was kann man da lernen? Zum Beispiel, wenn Spieler Spieler und Spielercharaktere sich zum Beispiel versuchen, so zu handeln, wie sie handeln würden und gleichzeitig sich da deswegen nicht aufs Abenteuer einlassen. Gibt es zum Beispiel eine Szene, wo ein Charakter quasi jeden Kontaktversuch der anderen Charaktere boykottiert. Sehr interessant, wie man das, was man da machen kann und muss. Oder wie man das auflösen kann. Oder am Ende der ersten Staffel erforschen sie halt so ein Haus, das im Prinzip leer ist und man kann nichts entdecken. Das wäre für mich der Horror. Das dauert bestimmt eine Stunde und du kommst in einen Raum rein und essentiell heißt es da, er ist leer. Mhm. Das zum Beispiel mag ich gar nicht. Na gut, ja. Nimmt ja auch die Spannung irgendwo. Also irgendwann entdecken sie irgendwas, aber ich meine, so ein, also wenn ich in Dungeon, ist ja effektiv ein Dungeon, also wenn ich ein Haus erforsche, dann finde ich schon cool, wenn man da halt, okay, jetzt habe ich, was weiß ich, den Küchenkrempel entdeckt, das kann ich jetzt als Werkzeug nehmen, um, was weiß ich, den Schrank aufzubrechen oder keine Ahnung, ne? Also so, es muss ja nichts groß, muss ja nicht in jedem Raum ein Goldschatz sein, das wäre auch Blödsinn. Aber Interaktivität meinst du quasi? Genau. Das ist mir so zum Beispiel aufgefallen, dass ich das nicht mag. Ja. Und genau, und damit komme ich noch zum... Genau, da habe ich jetzt kein Hörbeispiel rausgesucht. Also das, da sind die Staffeln auch zu verschieden zu. Da müsst ihr einfach mal selber reinhören. Und ja, als dritten Podcast möchte ich noch unbedingt Verlieswelt-Podcast erwähnen. Die spielen die verlorene Mine von Phandelver für D&D 5. Und den höre ich ganz konkret, weil ich das selber auch leite. Und mir teilweise Sachen davon abschaue. Also das Ding ist halt eine Sandbox und da ist halt nicht näher definiert, oder nicht genau ausdefiniert, wie welcher NSC nun was macht oder an welcher, wie genau zum Beispiel, genau, da kommen wir bei anderen Podcasts bestimmt noch zu, gibt es halt den Bürgermeister auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es halt einen Abgesandten vom Grafenbündnis. Wie die beiden nun zueinander stehen, steht da jetzt nun nicht so genau drinne. Also wer sozusagen der Mächtigere ist, etc. Und das ist halt ganz interessant zu sehen, wie andere das ausdefinieren. Und da habe ich mir halt teilweise was von einer Runde, die ich selber gespielt habe, als Spieler was abgeschaut. Auf der anderen Seite halt aus dem Podcast, wie es da gemacht wird. Das ist ganz schön. Und was ich mir da zum Beispiel abgeschaut habe, das ist jetzt allerdings ein Spoiler. Das heißt, wer das Abenteuer noch spielen möchte, sollte 5 Minuten ausmachen. Vielleicht finde ich ein Spoiler-Alert-Geräusch, was ich hier reinschneide. Ja. Du darfst natürlich reinhören, weil ihr habt die Stelle schon hinter euch. Ja. Nämlich, es ist der Nottig. Und genau, wie sie den entdecken und was wie der dargestellt wird, da habe ich mir auch ein bisschen was abgeschaut. Und ja, da hören wir jetzt mal rein. Ilion, du gehst zurück zu der Geheimtür. Ja, ich folge. Ich folge Ilion. Schleichend. Du nimmst deine schmalen Elfenhände, legst sie gegen die gut getarnte Tür mit einem Klack. Sanft geölt schwingt sie nach innen, es kommt dir kalte Luft entgegen. Du blickst wieder auf diese Holzkisten und links von dir siehst du weitere Holzkisten. Gehst du jetzt ganz in den Raum rein? Ich gehe langsam schleichend im Prinzip. Dann machst du einen Stealth-Wurf. Vorsichtig in den Raum rein und hab einen 12. Du lehnst dich so ein bisschen um die Ecke herum. Und blickst in die linke Seite des Raums. Da stehen noch mehr Kisten und da ist ein großer gemauerter Torbogen. Und dieser Torbogen führt in eine dunkle Höhle. Da fällt nur dieses Licht von dieser kleinen Lampe rein. Und du siehst, dass diese Höhle, die jenseits des Torbogens liegt, offensichtlich aus Naturstein ist. Und da kommt dir Pfeifen entgegen. Du siehst in diesem Licht, also pfeifender Wind, du siehst in diesem Licht, dass der rechte Teil der Höhle abgetrennt wird von einer Felsspalte. Die ist nur dunkel und schwarz. Ein bisschen dünner Nebel schwebt da drüber. Eine simple Holzplankenbrücke ohne Geländer führt von eurer Seite des Raums darüber. Und neben der Brücke ist so eine Natursteinsäule aus schwarzem Basaltstein. Uiuiui. Ja. Ich drehe mich zu den... Ja, ich gehe mal in diesen, auch in den Raum rein. Da sind ja vorne links um die Ecke so ein paar Fässer und drück mich da. Was heißt drück mich da? Ich gehe an der Wand lang, werfe einen Blick in diesen... Ja, deine Dunkelsicht... ...komisch geformten Raum rein, ja. Deine Dunkelsicht eröffnet dir jetzt diese gesamte Natursteinhülle. Du erkennst, dass dieser Abgrund sich einmal längs von Norden nach Süden dadurch erstreckt und im Süden dann unter einer Mauer verschwindet. Du erkennst auch noch eine zweite Brücke im Süden, die da ebenfalls rüberführt. Du erkennst vier Ausgänge als dunkle Schatten in den Wänden und auf der anderen Seite, also auf der Westseite des Abgrundes, auch nochmal so eine Felssäule. Und dann passiert was Ungewöhnliches. Du spürst und hörst gleichzeitig in deinem Kopf eine Stimme. Wegner lebt. Wegner ist nicht tot. Wer ist da? Frage ich so leise. Wer ist da? Das kommt mir irgendwie komisch vor. Man weiß es nicht. Guck Elion an und sag etwas. Hör ich die Stimme auch? Jetzt, ja, du hörst das jetzt auch in deinem Kopf. Du weißt, was das ist? Das ist Gedankensendung, Telepathie, Gedankenlesen, Gedankensendung. Hab ein großes Fragezeichen im Gesicht. So. Ja, der Zwerg, also Bim, bemerkt, wie sich etwas in seinen Geist hineindrängt und da drinne sich umsieht. Wegner sucht ein Zwerg. Zwerge wissen Dinge über die Erde und unter der Erde. Gold und Edelsteine. Arkane Geheimnisse. Wo sind deine Geheimnisse? Zwerg. Du spürst, wie jemand beginnt, deine Gedanken zu durchsuchen. Ich gehe so ein paar Schritte zurück. Ich finde das irgendwie gar nicht witzig. Du fühlst dich so ein kleines bisschen wehrlos, dass auch als du aus dem Sichtbereich herausgehst, spürst du immer noch diese Präsenz in deinem Kopf. Es wird aber dann schwächer. Ja, genau. Das waren jetzt meine drei Beispiele. Wie sieht es denn bei dir aus? Ja. Du hast anfangs ja geschrieben, ist so gar nicht dein Ding. Ja, es ist auch... nach wie vor nicht so wirklich mein Ding. Also ich konnte auch schon früher, wo das so losging mit Let's Plays, so von Videospielen und so, wo doch in meinem Bekanntenkreis da tatsächlich so öfter mal drüber gesprochen wurde, ich konnte damit gar nichts anfangen, weil ich das todlangweilig fand und immer noch finde, anderen Leuten beim Spielen zuzusehen. So ging es mir bei Actual Plays eigentlich auch, weil eine Arbeitskollegin von mir, die noch ganz enthusiastisch beim Rollenspiel dabei ist, die hatte mich mal darauf aufmerksam gemacht, auf so ein Actual Play von den Rocket Beans. Ja. Das gibt es ja auch schon länger. Da müssen wir auch noch so reden, ja. Ja. In dem Fall aber konkret auf Was geschah auf Morriton Manor, heißt das. Also so ein Horror... Das war das Cthulhu-Ding, oder? Ja, genau, so ein Cthulhu-ides Abenteuer. Und... ja, das hatte ich mir dann auch mal angeschaut. Also darauf bin ich überhaupt auf die Rocket Beans wieder so richtig gestoßen. Also ich kannte sie schon jetzt vorher, aber habe es jetzt auch überhaupt nicht intensiv verfolgt. Ja, dann hatte ich mir das mal so eine Stunde oder anderthalb Stunden mal angeguckt. Und genau da, finde ich, ist halt für mich der Knackpunkt. Es war mal nett zu sehen, weil auch die Aufmachung, ne, das ist ja da so ein eigens hergerichteter Studioraum, so ganz nett aufbereitet. Im Stil der Spielwelt da. Aber das Zugucken fand ich persönlich langweiliger, als das nebenbei zu hören. Weil das funktioniert da, finde ich, viel besser. Weil man jetzt nicht auf die Optik angewiesen ist, wie bei Let's Plays zum Beispiel, wo man ja zum Zugucken verdammt ist, sag ich mal. Nee, du hast völlig recht. Genau. Geht mir auch so, dass die Beispiele, die ich aufgezählt habe, sind ja alles Hör-Actual Plays und keine Seh-Actual Plays. Ja, genau. Und das habe ich auch, das zum Angucken habe ich, das ist bei mir meistens auch Ja, nix. Und das habe ich halt heute Morgen erst festgestellt, als ich das mich fertig machen vorhergekommen bin, habe einfach mal nebenher laufen lassen. Und das funktionierte viel besser, als wenn ich jetzt davor sitze und mir das angucke. Ja. Konnte ich also besser konsumieren für mich. Ja, davon abgesehen, dass dieses Format, also das Format heißt ja Spitze Stifte, wo es ja grundsätzlich so um Rollenspielkram geht. Aber das Morrigan Manor gehört aber interessanterweise zu den erfolgreichsten Videos von Rocket Beans. Ja. Ist in zwei Teile aufgesplittet. Vier Stunden. Mhm. Oder zweieinhalb, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das jetzt pro Video war, ist auch egal. Auf jeden Fall, der erste Teil hat über 1,5 Millionen Klicks schon seit 2017. Und das ist auch für Rocket Beans Verhältnisse immens. Ja. Also wenn die 200.000, 300.000 Views haben, ist das schon ein totaler Erfolg für die. Ja, ja. Und das hat interessanterweise da komplett die Skalen gesprengt, so intern bei denen. Der zweite Teil ist schon wieder ein bisschen eingebrochen, aber ist bei irgendwie 300.000, also auch noch relativ, also schon deutlich abgesagt. Aber das ist interessant, dass der Unterschied so groß ist, wenn die zusammengehören. Ja. Ja, die kamen auch ein bisschen zeitversetzt dann raus. Das Teil 1 ist nicht geschlossen. Nee. Also Teil 2 führt das schon fort. Also die machen halt dann einen Break, weil die haben nur ein bestimmtes Zeitpanel. Ja. Dann müssen sie halt, haben sie einen Break gemacht und dann wird das halt dann fortgesetzt. Ja. Rocket Beans fange ich erstmal mit einem Lob an. Sie haben bestimmt mit Sicherheit neue Leute ans Hobby herangeführt und ins Hobby gebracht. Und das ist schon mal super. Auch bei mir persönlich in der Runde ist deswegen jemand eingestiegen. Wir haben ja hier im Podcast schon öfter von der Smaragd-Spitze-Runde erzählt. Ja. Und die sind ja alle rund 10 Jahre jünger oder sogar 15 Jahre jünger. In deren Altersklasse, da ist Rocket Beans absolut tipptopp. Die gucken also selber Rocket Beans und gucken sich das alles an. Und da hat halt einer ihrer ehemaligen Mitschüler das auch geguckt und wollte dann daraufhin beim Rollenspiel einsteigen. Ist dann bei uns mal eine Runde Old Slayhand mitgespielt und dann anschließend in die Pathfinder-Runde mit reingerutscht. Hat konkret einen neuen Mitspieler gebracht. Was mir nicht gefällt. nicht gefallen tun mir mehrere Sachen. Unter anderem finde ich, dass die Runden, die ich gesehen habe, sehr destruktiv spielen. Also konkret versuchen, die Handlung des Spielers das kaputt zu machen oder zu negieren oder auszukontern. Ja, sie stellen sehr, sehr häufig die Handlung des Spielleiters in Frage. Ja, und das diskutieren. Das ist, ich bin ein großer Freund, dass man etwas am Rollenspieltisch ausdiskutiert. Und wenn ich das so diskutieren müsste auf so einer Ebene, dann würde ich aber auch ausflippen. Also, ich finde, wenn jetzt irgendwie eine Unklarheit ist und das wichtig ist, natürlich muss man das kurz diskutieren, eine Klärung finden oder als Spielleiter einen Vorschlag machen, der alle wieder einfängt sozusagen. Aber dieses ewige Diskutieren so, ich müsste doch zwei Frühstückskekse kriegen statt einen, das ist sowas von lächerlich. Das ging mir wirklich auf den Keks. Ja. Und das ist jetzt auch nicht bei den ersten Formaten, sondern ich habe jetzt zum Beispiel das mit dem Schwein Waldemar oder wie das hieß, also wo sie die Kindercharaktere im Ersten Weltkrieg, was ja an sich eine tolle Idee ist, gespielt haben. Und das Abenteuer an sich war auch cool. Es gab verschiedene Enden, also quasi die Kinder hatten die Möglichkeit, die eine oder die andere Fraktion oder auch beide in die Pfanne zu hauen. Allerdings gab es auch da, es hat mich gewundert, dass es keinen Shitstorm gab, weil die Kinder konnten quasi eine Vergewaltigung beobachten. Aus Sicht der Kinder, die wussten nicht so genau, was geschah, aber aufgrund der Beschreibung, also der Spielercharakter wusste es nicht, aber der Spieler, dem ist natürlich bewusst geworden, was da los war. Und als Kinder kannst du ja auch in diese Szene, bist du halt ohnmächtig. Also Hauke, der Spieler, hat erklärt, dass er genau das machen wollte, um diese Ohnmächtigkeit der Kinder zu zeigen. Aber trotzdem ist das natürlich grenzwertig, beziehungsweise etwas, was man im Rollenspiel, also sowas sind Dinge, die man, finde ich, im Gruppenvertrag klären sollte. Mhm. Also der muss nicht jetzt ausgesprochen sein, oder aufgeschrieben sein oder so, aber man sollte halt vorher darüber sprechen, wie weit kann ich bei sowas gehen, beim Kinderrollenspiel. Ich sag mal, wenn ich jetzt ein Kinderrollenspiel, ein wie sechs Freunde, habe ich dann im Hinterkopf, da würde ich jetzt nicht unbedingt erwarten, dass da eine gute Freundin von mir, also mehr muss ich gar nicht sagen, zu sagen, warum ich das zumindest kritisch fand und das dann noch in die Öffentlichkeit zu stellen, also vielleicht, dass das im Rollenspiel normal ist, ist natürlich nochmal eben kritischer. Ja. Und dann kam dazu, dass dieses Spielsystem ja total broken ist. Die haben das irgendwo eine Mischung aus, oder Tiers war ja irgendeine Mischung aus DSA und noch mehr DSA. Und das andere, das neue, das scheint so ein bisschen Richtung Cthulhu zu gehen. Jedenfalls, das ist so ein Open-License-Ding, das ja auch an sich eine gute Idee ist. Jedenfalls, die Kinder hatten 100 Lebenspunkte. Die haben während dieses Abenteuers an einer Stelle 5 Lebenspunkte verloren. Das steht natürlich in überhaupt gar keinem Verhältnis. Und vor allen Dingen, wenn ich mir überlege, dass das Kinder sind, dann gebe ich denen doch von vornherein vielleicht nicht 100, sondern nur 20 Lebenspunkte. Ja. Das war so... Ja, also das Format kann mich nicht so überzeugen. Was tatsächlich sehr lustig ist, was ich tatsächlich gucke, ist, wenn Michael Mingers DSA spielt, gibt es ja wenige DSA-Hasser, weniger stärkere DSA-Hasser als mich, aber... Michael Mingers ist einer davon. Ja, ist natürlich besonders lustig, dass er bei Ulysses arbeitet. Und sehr gut. Ja, aber was ich jedenfalls noch an dem Format, also an den Spitze Stifte, genau, ja, von Rocket Beans, die binden ja auch ein bisschen die Community mit ein, indem man halt während der Spielsession können die Zuschauer abstimmen, so in kleinem Rahmen, was als nächstes für eine Szene kommen soll. Ja. Also die spielen dann da so 1-2 Stunden, und dann wird eine Abstimmung geschaltet, wenn die Charaktere also eine Tür öffnen, wer dahinter stehen soll, ob Person A, B, C, kann man also dann auswählen. Und entsprechend entwickelt sich dann auch das Abenteuer. Wie gesagt, ist nur ein kleiner Rahmen, also das hat jetzt nichts wirklich Relevantes. Aber das ist so ein bisschen das Problem, dass solche Abenteuer natürlich häufig auch sehr linear präsentiert werden werden müssen. Deswegen die Frage, ist das so? Ich sage mal ganz, ganz konkret nein. Weil zum Beispiel Schwein Waldemar hat doch gezeigt, man kann es doch schon so ein bisschen sandboxen. Ja. Es war jetzt keine hundertprozentige Sandbox, aber es war jetzt jedenfalls nicht so linear abgespult wie manch anderes. Ist auch tatsächlich ein Kritikpunkt der Community gewesen. Diese Gradlinigkeit. Die Rocket Beans haben klar gesagt, wir müssen es machen, weil wir haben halt nur diese Zeitslots, wir können es jetzt nicht groß übertreiben. Aber, deswegen sagte ich gerade, müssen. Gut, aber du kannst auch aber der Sandbox in genau derselben Zeit spielen. Ja, wenn du halt effektive Spieler hast, dann wahrscheinlich schon. Aber das war dann halt auch der Wunsch der Community, war wirklich eine Spielrunde zu haben, die, ja, also ganz, ganz normal, sag ich mal, sich fortführt. Also ohne, dass der Spielleiter dann anfängt, das wieder so auf die Schienen zu lenken. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass eine Sandbox länger dauert. Du musst halt nur klein gemacht werden. Du darfst jetzt keine Sandbox machen, die eine ganze Welt umfasst, sondern brauchst dann natürlich eine Sandbox, die vielleicht nur ein Dorf umfasst oder so. Schon funktioniert das ja wieder. Naja. Von der Zeit. Ob man sich den Aufwand machen möchte, ist okay. Ist natürlich mehr Aufwand für den Spieler da, mit Sicherheit. Aber ja, also jedenfalls einige der Hör-Let's Plays sind ja durchaus auch sandboxig angelegt. Also angefangen von dem D&D 50. Ja. Ja. Was man noch dazu sagen sollte, wenn wir gerade bei dem Thema sind, dass natürlich die haben ja die Tiers-Box gemacht und wollten sie 5000 Mal auflegen. Jeder deutsche Rollenspielverlag hat gesagt, seid ihr des Wahnsinns, kriegt ihr nie verkauft. Und die waren irgendwie nach 3 Tagen ausverkauft. Also da unterschätzt man halt, also erstens ist es schade, dass da keiner so mutig war und damit eingestiegen ist. Hätte natürlich nochmal einen besseren Impact gebracht der Szene. Ja. Und da unterschätzt man einfach, wie das halt auch als Fan-Gimmick einfach gekauft wird, ne? Sag ich mal. Oder auch, ja, was sie für eine Community haben, war für ein Riesending. Eben. Es ist auch ganz normal im Shop da bestellbar von der Rocket Beans, also als Merch-Produkt im Prinzip. Ja. Und ja. Was sagt dir denn der Matt Mercer-Effekt? Also ich kenne Matt Mercer. Ja. Weil er auch in sehr vielen Let's Plays involviert ist. Genau, unter anderem übrigens auch in dem D&D 5 Into Avernus. Genau. Den hatten wir auch ein bisschen geguckt, auch Decent Into Avernus, genau. Das wäre zum Beispiel einer, den kann man natürlich auch gucken, weil er bietet natürlich auch optische Effekte, ich sag mal, Sternchen. Ja, meist sind es ja so Kollegen von ihm, ja. Also so Synchronsprecher und dergleichen oder YouTube. Ja, oder hier wie Leute. Deborah Ann Woll. Deborah Ann Woll als Schauspielerin, genau, als Bekannte. Und sehr, sehr cool war auch Jeff Zapp als Zeichner, der unter anderem Minsk natürlich ins Comic zurückgebracht hat und sich selber als Minsk verkleidet hat und das sehr cool gespielt hat. Und dann war es nicht sogar Matt Mercer als seine Ratte, als sein Hamster. Oh, jetzt gibt's Leser. Bo. Der Miniatur-Riesenwelt-Hamster. Matt Mercer, ich glaube, ne? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Hat er auf jeden Fall auch super cool geschauspielert. Ja. Also Matt Mercer-Effekt ist sozusagen der Effekt, dass man ja eine Hochglanzshow quasi produziert, natürlich auch viel schneidet und das auf Sendbarkeit hintrimmt und dass das dann von Leuten, die sowas schauen und anschließend Rollenspiel spielen, erwartet wird. Ja. Was aber halt eine unrealistische Erwartung ist. Ist nachvollziehbar. Also da ist das Zuschauen, auch weil es professionell aufbereitet ist, natürlich eine ganz andere, hat eine ganz andere Qualität. Ja. Als wenn jetzt Hansi Müller seine D&D-Runde aufnimmt. Kann natürlich auch sein, dass die Spieler da komplett diszipliniert sind und da wenig ausreißen. Aber ja. Es ist einfach von der Aufbereitung her, von der Visualität her, ist das ein ganz anderes, ganz andere Liga. Ja, genau. Also die Gefahr sehen wir sozusagen, haben aber konkret nichts damit am Hut, weil wir gar nicht so viele Spieler haben. Also ich muss sagen, der eine Spieler, den ich eben habe, dadurch, dem gefällt auch normales Rollenspiel sehr, sehr gut. Ja, also ich kenne jetzt auch sonst keinen, der sich da jetzt dran misst oder so. Also ja. Muss man ja auch nicht. Ich glaube, ich dem meisten bewusst, dass das schon ein bearbeitetes Format ist. Ja. Und dass man sich nicht so ein spontanen Rollenspiel Acting bieten kann wie eine Deborah Ann Woll. Ja. Ja. Die hat das wirklich sehr gut gemacht. Ich würde noch auf einen anderen Effekt. Ah, genau, wegen Disziplin wollte ich nochmal was sagen. Oder etwas anmerken. Und zwar Florian von Orhammer. Mhm. Dazu können wir auch gleich noch was erzählen. Hat mal gesagt, was ist das wichtigste Werkzeug beim Rollenspiel oder wichtigste Erfindung beim Rollenspiel? Irgendwie so war glaube ich, eine auch vom RPG A Day eine Frage. Jedenfalls meinte er dazu, das Podcast-Mikrofon oder das Mikrofon, was mitläuft. Und zwar, weil es diszipliniert. Mhm. Ja, und da hat er natürlich recht, dass man sich, wenn man am Tisch sitzt und weiß, läuft ein Mikrofon mit, oder es quasi vor sich sieht, dass man dann disziplinierter spielt als ohne, weil man dann weiß, okay, ich kann jetzt nicht mit meinem Nachbarn rumflüstern oder sowas. Ja, ist schon was dran, ja. Ja, führt auf jeden Fall zu konzentrierterem Spiel, ja, würde ich auch sagen, ist was dran. Ja, wir lassen das ja auch immer nebenher laufen, also für seine Ohrhämmer folgen. Ja, wo jetzt tatsächlich mal wieder welche erscheinen sollen. Ja. Davon können wir noch kurz berichten. Orhammer kehrt zurück. Also nach Orhammer Fantasy, Orhammer 40k, einem nicht gesendeten Orhammer Star Wars. Ja, schade, das war eigentlich sehr geil. Ja, da habe ich auch noch einen Vorschlag zu machen, aber okay. Da gucken wir mal in die Zukunft. Gibt es jetzt Warhammer 4. Edition als Karo Burger Großschwerter im Spezialeinsatz. Ja, also gut, Charakterschaffung war recht lang, aber durchaus spaßig mit Elementen von Beyond the Wall und so weiter. Und eine erste Folge wurde schon aufgenommen und Florian hat sie schon motiviert bearbeitet. Sieht also gut aus. Und ja, da bin ich mal sehr gespannt. Fand ich immer recht interessant anzuhören. Aber es ist ja nochmal ein Unterschied, ob man selber dabei ist oder nicht. Ja. Also, aber es gibt halt einige Hardcore-Fans, die das auch sehr gerne hören. Ja, in der Tat. Ja, es ist ja auch nochmal das wiederum. Also, ich höre mir das jetzt auch nicht wirklich aktiv an, ja. Weil ich mich halt selber ungern höre. auch bei sowas. Aber es ist ja doch, was er dann da auch an nochmal Zeit investiert, um das Ganze aufzuwerten mit Geräuschen, mit Musik. Ich hoffe, diesmal macht er aber deutlich weniger als sonst, weil sonst kriegt er jetzt wieder nur 3 Folgen hin. Florian, falls du das hörst, verzeih mir, aber so ist es leider. Da ist weniger manchmal mehr. Also ich weiß, er hat ja unter anderem theoretisch für eine ganze Episode NSC-Stimmen komplett aufgenommen. Also dass er das, was sie sagen, austauscht, hat er dann aber nie umgesetzt. Was eine Heidenarbeit war, der völlig umsonst war. Vielleicht auch ein bisschen zu viel des Guten, ja. Und vor allen Dingen, es passt auch nicht für so ein Let's Play, weil er in dem Moment, dass er vielleicht in einer anderen Stimmung ausspricht, als jemand, der dann den Satz zugeschickt kriegt, ich soll das und das sagen. Und dann ist vielleicht auch die Reaktion des Spielers wieder komisch, weil das nicht zueinander passt mehr, weil diese Stimmung nicht mehr zueinander passt. Ja, das ist richtig. Und deswegen, also das fand ich auch gar keine gute Idee. Ja, das trifft, glaube ich, aber auch nicht den Kern eines Let's Plays. Ne? Gut, du willst ja die Leute hören und genau die den Hörspielartiger machen. Ja, genau. Aber dann hätte man beide Parts neu einsprechen müssen. Und für ein Hörspiel ist es halt, das muss so ein Hörspiel viel stringenter zusammengefasst, sage ich mal, als ein Rollenspiel-Session. Eben, das würde auch nicht so passen. Ja, da ist dann die bessere Idee, denke ich, ein Hörspiel zu machen. Das gibt es ja auch. Zuletzt gab es ein Hexen 1733 Hörspiel. Habe ich allerdings auch nur die ersten beiden Parts gehört. Aber da bin ich leider nicht reingekommen. Ansonsten gibt es bei DSA ein paar Hörspiele oder Burg Bernstein als Hörspiel. Ja, du meinst diese Fan-Hörspiele? Ja. Oder läuft das unter offizieller Lizenz von Hexen? Nee. Das war ein Fan-Hörspiel von Hexen. Ja, okay. Ich glaube, Östern hat auch ein. Müsste ich jetzt recherchieren, weiß jetzt nicht. Mehr Östenköpf. Aber auf jeden Fall zu DSA. Wir hatten ja selber einmal mitgemacht mit. Ja. Ich erinnere mich noch genau. Ja. Das war kurz nach dem Erwerb des Mikrofons, glaube ich. Ja. Ja. Genau. Ja, das wäre dann halt auch noch ein Weg. Ja, genau. Dann haben wir noch einen Teaser für Warhammer. Nämlich. Wo wir beim Thema waren. Wo wir gerade beim Thema Warhammer waren. Genau. Könnt ihr mal in Warhammer reinhören, die neue Runde. Also irgendwas aus Folge 1. Und ihr befindet euch auf dem Weg nach Übersreik. Auf einer Flussbarke, auf dem Fluss Teufel. Und es stürmt. Wer befindet sich auf der Flussbarke? Ich schau mal. Auf der Flussbarke Bartholomäus Wegmeister, ein ehemaliger Grabräuber, inzwischen schon länger bei der Armee, auch schon zum Großschwert aufgestiegen und sucht gerade Ablenkung nach der letzten Scheidung. Franz Kesselflicker, aus einfachen Verhältnissen, ländlich aufgewachsen, Farmerssohn, hatte irgendwann die Schnauze voll und hat sich auf den Flüssen des Reichlandes breit gemacht, ist mal hier, mal dorthin gefahren, bis es ihm auch da zu langweilig wurde und er bei den erstmal beim Musketenregiment sich eingeschrieben hat. Und das Geheimnis kommt später. Genau. Und ist jetzt gespannt, wohin der nächste Auftrag ihn führen wird. Ja, und Kunz Torfstecher, der blaublütige ehemalige Rattenfänger, der aus noch nicht näher bekannten Gründen ebenfalls Zuflucht suchte bei den Großschwertern und am liebsten seine Vergangenheit vergessen möchte. Sophia Kleinkrug. Nachdem mein Bruder die elterliche Weberei übernommen hat, hatten sie mich bei einer Meisterin in die Lehre gegeben. Die mochte ich echt sehr, aber sie ist verstorben. Und jetzt habe ich eigentlich mit dem Weberhandwerk nichts mehr am Hut und muss mich ablenken. Ich versuche deswegen, in der Armee Ruhm und Ehre zu finden. Erst beim 38. Reichländer Schwertkampfregiment und jetzt bin ich zu den Jungschwertern gewechselt. Und Reinhard von Hobelspahn, der in die Welt auszog, um mehr von ihr zu sehen, und erst dem 16. Reichländer Schwert- und Schildregiment angeschlossen war, dort den eigenen Anführer schlug, nachdem er auf seinen eigenen taktischen Tipp hörte, den Titel Champion bekam und sich jetzt den Großschwertern überantwortet hat. Sehr gut. Und Spielleiter extraordinär. So, ihr befindet euch auf dem Fluss Teufel und fahrt flussaufwärts in Richtung Übersreik. Das kriegt ihr hin, indem vorne an Steuerbord, das heißt rechter Seite, am Flusskahn ein Gespann aus zwei Ochsen per riesigem Seil befestigt ist und die Ochsen gehen an der Böschung und ziehen quasi den Kahn flussaufwärts. Und das ist insofern recht einfach, wenn es nicht stürmt und nicht regnet, was es im Moment wie aus Eimern tut, und den Teufel herunter, lauter Treibgut, Äste und Baumstämme heruntertreiben, denen der Flussschiffer alle Augenblicke ausweichen muss. So, der Flussschiffer flucht schon eine ganze Weile, da das alles immer durcheinander und wilder wird. Und er scheucht seinen jungen Matrosen, Hans. Hans, bring das Segel ein! Hans versucht, das Segel einzubringen, aber eins der Taue reißt, schlägt Hans ins Gesicht und Hans fällt in den Teufel. Oh nein, ich ziehe meinen Kürass aus und versuche, Hans zu retten. Und ich springe hinterher. Also, du gehst. Also, erstmal Kürass ausziehen dauert eine Weile. Ja, als du die Riemen gelöst hast und an der Böschung stehst, siehst du, dass Hans schon komplett nicht mehr zu sehen ist. Der Käpt'n murmelt vor sich hin. Oh, Hans! Ich probier's trotzdem. Ich hab ihm gesagt, er soll schwimmen lernen. Ich probier's trotzdem. Klein Bruch, lass ihn! Was der Teufel sich nimmt, holt sich der Teufel. Das kann doch nicht sein. Ich springe trotzdem. Wir müssen lieber gucken, dass wir hier den Baumstamm ausweichen und das Segel einholen. Ja, mach dir das mal. Ich weiß nicht, ob ich schwimmen kann. Ich guck mal nach. Pack mal so zu. Sophie, das... Kleinkrug, das wäre keine gute Idee. Schade, warum nicht? Das gehört nicht zu eurem. Er ist tot oder ans Ufer gespült, aber... Und das ist jetzt schon mindestens eine Seemeile her. Na, scheiße. Bleibt auch beides. Ich zieh den Kürass wieder an. Sehr gut. Der Kapitän beäugt dich aus einem Augenwinkel. Und steuert derweil unter größten Kraftanstrengungen das Ruder nach Steuerbord und Backbord, um weiteren Brocken auszuweichen, die den Teufel heruntergespült werden. Das Ochsengespann, das ist eigentlich gut trainiert und wird gezogen. Aber vielleicht müsste einer von euch das irgendwie antreiben, dass die Tiere nicht durchgehen. Oder einer von euch bleibt hier und hält das Ruder fest. Du kannst sowas nicht gut, du kennst dich doch mit sowas aus. Von Hobelsparen, das ist doch genau dein Metier. Ich dachte eigentlich, Wegmeister wäre das. Ja, von mir aus mache ich das wohl. Hier, er hat doch einen Hund, das ist doch das Gleiche, oder? Ja, ich versuche da mal. Wie komme ich denn da jetzt runter? Lass bloß Bernie in Ruhe. Also man kann, Bertie, meine ich. Er kann sehr nah ans rechte Ufer steuern. Dann könntest du ins Wasser springen und ans Ufer schwimmen und dich dann vorne um das Ochsenfuhrwerk. Ja, dann ziehe ich meinen Kürass halt wieder aus. Ja, ich bin schwer begeistert. Ja, ich bin gespannt, wie sich die Runde entwickelt. Ja, als letztes, was noch nicht als Stichwort gefallen ist, ist natürlich Ockenspalter. Ah, ja. Ja, ich meine, die würde ich jetzt so quasi ein Stück unterhalb von den D&D-Sachen sehen. Also ganz so professionell sind sie noch nicht. Aber was die an Runden raushauen und machen, ist natürlich toll. Ja, wobei ihre macht das ja auch schon gut. Also die moderiert ja da auch sehr gut durch die Let's Plays. Sie sagt ja auch sehr konkret, dass sie anders leitet, wenn sie streamt, als wenn sie normal Spiel leiten würde. Ja. Ja, zum Thema Mikro auf dem Tisch oder Kamera an, je nachdem. Ich hatte mir da mal, ich wollte mir ihre Numenera-Vorstellungsrunde angucken. Das war ja auch damals, als ich mir Numenera dann zugelegt hatte, weil ich das leiten wollte. Und da hatte ich zumindest die Motivation, die du ja auch hast, wenn du dir so einen Podcast anhörst, dass du dir da Informationen draus ziehst, um da selber das für dich umzusetzen oder halt was Interessantes draus zu ziehen. Habe ich jetzt leider nicht geschafft, weil sich das so ein bisschen da im Klein-Klein verlief und jetzt auch weniger auf die Spielmechanik eingegangen ist, als auf das Spielen jetzt selber. Ja. Ja, und weil ich mir das halt auf Dauer nicht angucken kann. Also ich bin dann immer, versuche dann immer so in 5-Minuten-Schritten das Video vorzuspulen, bis, dann habe ich vielleicht was verpasst oder muss wieder zurück und also das war dann leider auch nichts für mich. Also da konnte ich jetzt halt auch nichts für mich jetzt wirklich Nennenswertes draus ziehen. Wobei die Spielrunde selber so betrachtet, hätte sicherlich Spaß gemacht, das jetzt zuzuhören. Aber jetzt rein so für mich Wissen draus zu ziehen, das war leider nicht drin. Ja, also ich habe zum Beispiel, wie heißt das noch, von Uhrwerk. Ja, komm eben nicht auf den Namen, aber da hatte ich mir das Let's Play zu angeschaut. Das haben sie auch wirklich so sandboxig gemacht. Da hat man halt gesehen, wie interessant da so ein Sandbox-Effekt sein kann, dass halt Weil halt zufällig gewisse Sachen entstehen, die man dann irgendwie im Hintergrund erklären muss, hat sich da relativ viel draus ergeben, fand ich. Mhm. Forbidden Kingdom, so verbotene, naja, cool. verbotene Lande. Lande, genau. Ja, also das hat mir gut gefallen, hat mich über das System halt schon mal so ein bisschen informiert, ob mir das gefallen könnte oder nicht. Und ja, also nicht das System, sondern das Setting und wie sie es umgesetzt haben mit der Zufälligkeit, das würde mir schon gefallen. Mhm. Ja, gut, dann. Ja, die Kernfrage, wie jetzt Actual Plays die Szene verändern. Die Szene verändern. Wie verändern sie denn die Szene, deiner Meinung nach? Es gibt durchaus neue Spieler der jüngeren Generation. Teilweise kommen die gar nicht in Kontakt mit uns alten Säcken, weil die halt unter sich bleiben. Ich sag mal zum Beispiel das Nerdpool-Forum. Ich meine, vielleicht gibt es jetzt auch hunderte von Hörern, die uns aus dem Nerdpool-Forum zuhören, aber ich habe mal so ein bisschen quasi den Eindruck, dass die Foren, also man hat einerseits die Tannelorn-Filterblase und oder man ist halt im Nerdpool-Forum unterwegs und ist man wahrscheinlich 20 Jahre jünger und macht YouTubes. Also ne, was wir jetzt hier mit Podcasts machen und Blogs, das ist da schon, kennen die wahrscheinlich gar nicht. Aus der Zeit gefallen. Die machen halt YouTubes und auch sehr gerne Online-Runden und so weiter. Und die unterhalten sich halt auch anders als wir. Ja, gut, ich bin meistens geduldiger Mensch, sodass ich mich da auch ein bisschen mit unterhalten kann, aber es sind halt einige, die da weniger geduldig sind, auch schon rausgeflogen, weil es einfach unterschiedliche Arten sind, wie man kommuniziert. Ja, ja gut. Weiß man ja, aber gut, ich bin ja auch Lehrkraft, insofern ist mir das völlig klar, dass die Jugend anders kommuniziert, aber das, ja. Also sprich, der Impact ist, glaube ich, nicht so stark auf uns, sondern halt in der Nachwuchsförderung ist er, glaube ich, sehr stark auf den jüngeren Ebenen bis, sage ich mal, Studenten. Hm. Also bis 30. Hast du mit Sicherheit zahlreiche neue Spieler und Interessierte dafür und das finde ich auch eine super Sache. Unterstützenswert. Und das ist dann eher so der YouTube- und Zuseh-Let's-Play-Bereich. Ja, und für uns alte Säcke bleibt halt... Bleibt nur der Rest. Bleiben die Höher-Let's-Plays sozusagen. Ja, schön gesagt. Also kann ich mich nur anschließen. Ich erlebe das ja am eigenen Leib sozusagen. Weil, wie gesagt, meine erwähnte Arbeitskollegin, die ist ja auch nun 14 Jahre jünger als ich. Und die ist halt so eine, die das halt wirklich aktiv konsumiert, sowas halt, ne, diese Actual Plays. Ja, die Frage ist, weißt du zufällig, wie sie überhaupt auf Rollenspiel gekommen ist? Das habe ich so noch gar nicht gefragt, nee. Muss man nachfragen. Gute, also ich meine mich zu erinnern durch ihren Freund, dass sie das mal so am Rande erwähnt hat, aber wann, wie, wo, nee. Ja. Das haben wir noch nicht mehr erörtert. Mache ich aber gern. Ja. Okay, Frage zufriedenstellend beantwortet. Wunderbar, kann ich mitleben. Ja, dann hoffen wir auf ebenfalls Zufriedenheit aus Österreich. Und verabschieden uns bis zur nächsten Wichtelfolge. Ja, schöne Grüße nach Österreich. Das traue ich mir nicht. Ich mich schon.